Was ist das? Wer spricht dort? Das Leben findet den Weg zu den Sternen. Hallo, wer ist denn da? Wage es. Wo sind Sie? Der Weg ist offen. Wer spricht mit mir? Hier darf doch niemand sein. Oder bist du es, Vater? Bist du hier? Niemand. Niemand ist im Labor. Nein, ist es durch die Dimension. Was ist das bloß? Es führt hinaus bis in die Unendlichkeit. Worauf wartest du? Warum kommst du nicht? Das Licht einer fremden Sonne erwartet dich. Das Licht einer fremden Sonne? Da spinnt wohl einer, was? Was soll denn das? Das Licht einer fremden Sonne. Wir sind ja auf dem Mond und da gibt es nur eine Sonne. Dimensionen. Dimensionenbrecher. Was ist los? Ist was mit dem Dimensionsbrecher? Hallo, ist hier wer? Ich hau lieber ab. Wenn Pa mich hier erwischt, dann setzt es was. Komm. So komm. Komisch, dass die Sperre offen war. Jemand hat vergessen, den Robot einzuschalten. Oder... Verschwendet zu einem Licht. Der Dimensionsbrecher ist eingeschaltet? Wie ist das möglich? Vater würde nie... Nein! Nein, ich will nicht! Ehre dich nicht! Nein, Hilfe! Nein, ich will nicht! Vater, Cindy, so helf mir doch! So helf mir doch! Nein, Hilfe! Achtung, Achtung! Mondbasis Delta 4, Delta 4. Hier spricht Commander Perkins. Er bitte Landeerlaubnis für die GA-8866 Spaceboy. Delta 4, Delta 4. Erlaubnis erteilt, Spaceboy. Landen Sie in Sektor 7 Blau. Danke, Basis. Wir landen. Das wär's, Peter. Wir gehen von Bord. Der Schleusentunnel ist schon rangefahren worden. Ist schnell gegangen diesmal. Bin gespannt, was der Professor von uns will. Es wird wohl mit seiner Station zusammenhängen. Na klar, was sonst? Der Chief Officer hat sowas angedeutet. Tatsächlich? Hm? Davon hast du gar nichts gesagt. Na, wart's ab, Peter. Es ist ja gleich soweit. Mhm. So, komm. Einer zu unserem Empfang da? Viel freundlicher ist man hier auf dem Mond auch nicht geworden. Ein kleines Komitee hätte ja genügt. Es muss nicht gleich eine Feuerwehrkapelle sein. Übertreibe nicht, Randy. Ich bin allein zu Ihrem Empfang gekommen, meine Herren. Enttäuscht? Nein, wieso? Hi, Professor Kammann. Hi. Ich glaubte, etwas von einem Empfangskomitee gehört zu haben. Ihre Stimmen kamen zwar leicht verzerrt aus den Lautsprechern, waren aber dennoch ganz gut zu verstehen. Oder sollte ich mich geirrt haben? Naja, so. Das war ein kleiner Scherz, Professor. Sie kennen mich doch. Allerdings, Commander, nichts für ungut. Na kommen Sie, wir haben viel zu tun und die Zeit drängt. Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Professor. Warum haben Sie uns rufen lassen? Weil ich zwei erstklassige Spezialisten wie Sie benötige. War das eine Antwort? Nicht so ungeduldig, Commander. Sie werden alles erfahren, was Sie wissen wollen. So, da wären wir. Identifikationskarten, bitte. Geben Sie Ihre Karten in den Schlitz unter dem roten Quadrat. Was soll das, Professor? Sie kennen uns doch. Sicherheitsstufe Alpha, Commander. Aha. Selbst ich muss mich dem Automaten gegenüber grundsätzlich ausweisen, wenn ich das Forschungslabor Parsec betreten will. Es geht nun mal nicht anders. Recht so? Nein, nicht Ihre üblichen Karten, sondern die, die Sie auf der Erde vom Chief Officer erhalten haben. Also, zufrieden, Professor? Ich schon lange, Randy. Hoffentlich ist es der Automat auch. Sonst öffnet sich diese verdammte Tür nicht. Sie auch, Peter. Moment. So, soll ich noch Sesam öffne dich sagen, Professor? Nicht nötig. Passage 3. Der Roboter akzeptiert euch. Ihr scheint also keine Weltraumspione zu sein. Oh, meine Güte, Professor. Was ist das? Meine Tochter Sophie. Wie? Nein, ich meinte eigentlich die Maschine da. Oh, ich hätte ein Kompliment erwartet von dem berühmten Herrn Commander Randy Perkins. Mir scheint, die Leute hier auf dem Mond haben doch recht. Wieso? Was behaupten Sie denn von mir? Man sagt, dass Sie kein menschliches Gehirn, sondern nur eine kompakte Ansammlung von Elektronen im Kopf haben. Ah, eine böswillige Verleumdung, Miss Cameron. Werden Sie mir verzeihen? Sehen Sie, bitte besorgen uns doch etwas zu trinken. Sofort, Dad. Hui, Professor, da haben Sie mich aber ganz schön reingelegt. Darf ich nun fragen, was das für eine Maschine ist? So etwas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Diese seltsamen Torbögen mit den Spannungsleitern. Ja. Und diese Kugelkammer mit den beiden Liegen darin. Was soll das? Meine Herren, ich verhehle Ihnen nicht, dass ich stolz bin. Dies ist das vorläufige Endprodukt meiner 30-jährigen Forschungsarbeit. Es ist das Projekt Parsec 1. Bitte, Professor, erklären Sie uns, was das ist. Können Sie es sich nicht vorstellen? Überhaupt nicht. Sagt Ihnen der Codename Parsec nichts? Also, wenn ich ehrlich sein soll, nein. Mit Parsec werden kosmische Entfernungen angegeben, die Entfernungen zwischen den Sternen beispielsweise. Mhm. Professor, wollen Sie damit etwas sagen, dass Sie mit dieser Maschine die Entfernungen zwischen den Sternen überbrücken wollen? Und wenn es so wäre? Dies ist mit Sicherheit kein Raumschiff, oder sollte... Oder sollte was? Sollte das gesamte Forschungslabor Parsec in Wirklichkeit ein Raumschiff sein, mit dem man unser Sonnensystem verlassen und zu anderen Sternen vordringen kann? Nein, Commander, das ist es bestimmt nicht. Ja, was dann, Professor? Spannen Sie uns doch nicht so lange auf die Folter. Getränke, meine Herren, damit Sie nicht gleich umfallen, wenn mein Vater zum Kern der Sache kommt. Danke. Dankeschön. Schmeckt wirklich nicht schlecht. Ja, kann man wohl sagen. So. Also, Professor. Ein Raumschiff, das schneller als das Licht fliegt, wird es vielleicht nie geben. Mit einem Raumschiff, das aber langsamer als das Licht ist, eine Reise zu einem anderen Stern anzutreten, wäre schlicht gesagt Wahnsinn. Es würde Jahrzehnte dauern, bis die Expedition wieder zur Erde zurückkäme. Dann haben Sie eine andere Möglichkeit gefunden. Allerdings, Commander. Ich habe herausgefunden, dass sich Raum und Zeit durchaus beeinflussen lassen. Die Technik im Einzelnen zu erklären, würde Wochen beanspruchen. Deshalb konzentriere ich mich auf das Wesentliche. Ja, das ist mir nur lieb. Mit einem Wort, ich habe einen Weg gefunden, die Dimensionen von Raum und Zeit aufzubrechen und zu durchstoßen. Damit werden die Entfernungen zwischen den Sternen der Milchstraße zu einem Nichts. Wie das? Erster Effekt, Commander. Wir haben ihn hundertfach mit toter Materie durchgespielt. Wir haben beispielsweise einen Roboter in die transparente Kugel gestellt und ihn mit Hilfe meiner Maschine über Lichtjahre hinweg auf einen anderen Planeten geschleudert. Aber das ist nicht möglich, Professor. Nun, warten Sie ab. Wir haben den Roboter nach einigen Stunden zurückgeholt. Er hat wissenschaftliches Material mitgebracht. Unter anderem äußerst eindrucksvolle Filme, die Sie noch sehen werden. Moment. Bleibt einem ja die Luft weg. Haben Sie etwa nicht verstanden? Nichts habe ich begriffen. Wie war das? Also nehmen wir an, ich würde mich in die Kugel da drüben dort begeben. Sobald Sie die Maschine bedienen, würde ich aus ihr verschwinden, durch den Weltraum rasen und plötzlich auf einem anderen Planeten auftauchen? Auf einer Welt sein, die viele Parsec von hier entfernt ist? So ungefähr. Das ist unglaublich. Fantastisch. Aber wahr. Und Und es funktioniert wirklich. Die ganze Sache funktioniert. Natürlich ist sie unendlich komplizierter, als ich es Ihnen geschildert habe. Tatsächlich werden die Körper, die transportiert werden sollen, mit einer besonderen Energieform umgeben, wie mit einer schützenden Schale. In ihr durchbrechen sie das Raum-Zeit-Gefüge, wobei sie sich an den überall im Universum bestehenden Gravitationslinien orientieren. Sie kommen an einer genau berechneten Stelle wieder heraus, am Zielpunkt. Professor, das würde ja bedeuten, dass wir überhaupt keine Raumschiffe mehr benötigen. Bei interstellaren Entfernungen nicht mehr. Zwischen Erde und Mond sind Raumschiffe nach wie vor unentbehrlich. Der Dimensionsbrecher, wie wir diese Maschine nennen, funktioniert nur hier, im freien Raum. Weit ab vom Störfaktor Erde. Ich glaube, allmählich begreife ich, was wir hier sollen. Ne? Wirklich? Na, du etwa nicht, Randy? Professor, Sie sagten, bisher sei nur tote Materie abgestrahlt worden. Sie haben Peter und mich angefordert, weil Sie für Ihre weiteren Experimente lebende Wesen benötigen. Professor, kommen! Antworten Sie! Wie reden Sie mit meinem Vater, Commander? Ruhig, Tochter. Der Commander hat ja recht. Er ist ein freier Mensch, den niemand zu irgendetwas zwingen kann. Er soll und muss die Wahrheit erfahren. Was zum Teufel ist passiert? Hier stimmt doch etwas nicht. Sag's Ihnen, Dad. Darum möchte ich auch gebeten haben. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie sich für etwas einsetzen, über das Sie nicht informiert sind. Sie werden alles erfahren, was Sie wissen müssen. Ich muss wohl etwas weiter ausholen. Hören Sie, Commander. Wir beobachten seit längerer Zeit das Vega-System. Ja. Es ist 20 Lichtjahre von uns entfernt. Wir haben mehrere Planeten ausmachen können. Mit Hilfe von Sonden haben wir festgestellt, dass der 8. Planet der Erde entspricht. Unfassbar. Ich gebe zu, dass mich diese Leistung beeindruckt. Der Dimensionsbrecher war seit einigen Wochen ständig auf diesem Planeten gerichtet. Ja, weiter, weiter. Was ist passiert? Mein Bruder ist verschwunden. Ihr Bruder? Allerdings, Commander. Professor, wir kennen uns lange genug. Sollten Sie mich mit einem Kindermädchen verwechselt haben? Nein, keineswegs, Commander. Ich brauche einen ganzen Kerl, kein Kindermädchen. Deshalb habe ich mich an Sie gewandt. Was ist los, verdammt nochmal? Ralf, mein Sohn, er ist 12 Jahre alt. Gestern war er allein im Labor. Er ist irgendwie in die Transportkugel gekommen. Vermutlich hat er dort gespielt. Gespielt? Ja, gespielt. Ich weiß auch nicht, wie das möglich war. Er muss das Gerät aktiviert haben, denn als wir eintraten, Cindy und ich, verschwand er gerade. Verstehen Sie, er verschwand. Er wurde durch die Dimensionen geschleudert. Es ist uns so unerklärlich, wie das möglich war. Aber es ist nun einmal passiert. Wir haben die Sicherheitsbehörden sofort benachrichtigt. Wir hatten gerade alles für ein neues Experiment vorbereitet. Der Dimensionsbrecher war eingeschaltet. Wir kamen genau in der Sekunde, in der Ralf abgestrahlt wurde. Ich glaube noch gehört zu haben, dass er um Hilfe rief. Aber das kann ich nicht beschwören. Er ist auf dem 8. Planeten der Vega, Commander. Er ist allein auf einer völlig fremden Welt, ohne Schutz, ohne Waffen, ganz allein auf sich gestellt. Ein 12-jähriger Junge. Mein Gott, Professor, jetzt verstehe ich allmählich. Haben Sie versucht, ihn zurückzuholen? Natürlich haben wir alles versucht, aber es ist uns nichts geglückt. Na, und jetzt erwarten Sie von uns, dass wir so verrückt sind, uns ebenfalls abstrahlen zu lassen, um den Jungen zu holen. Ich hatte gehofft, dass Sie verstehen... Der berühmte Commander Randy Perkins will kneifen. Er hat nicht den Mut, Ralf zu folgen, Pa. Hören Sie doch. Cindy, bitte. Ich sage nur die Wahrheit. Wir können den Commander nicht zwingen. Sie wurden mir als mutige Männer geschildert. Geht es nicht ein wenig zu weit, wenn Sie von uns verlangen, dass wir Selbstmord begehen? Sie können doch noch nicht einmal garantieren, dass wir lebend ankommen. Geschweige denn, dass... Wie bitte? Ich verstehe nicht. Selbstverständlich kann Pa Ihre Ankunft garantieren. Und wenn alles gut geht, sogar Ihre Rückkehr, Commander Perkins. Na, wie denn, Miss? Hier, das ist ein Tonbandgerät. Ralf hat es bei sich gehabt. Nun nehmen Sie es schon. Ja, was soll ich damit? Wir haben es zurückgeholt. Was? Ja. Von der Vega? Allerdings, schalten Sie es ein. Pa? Pa? Bitte hol mich zurück. Bitte, Sie halten mich gefangen. Ich habe Angst. Bitte, Pa, hilf mir. Ich werde Ihnen das Tonbandgerät geben, damit Sie es dahin legen, wo ich angekommen bin. Bitte, Pa, hilf mir. Bitte. Ich muss schon sagen, Professor, das geht mir unter die Haut. Tja, hoffentlich ist die Aufnahme echt. Natürlich ist sie das. Oder glauben Sie, dass es auf dem Vega-Planeten jemanden gibt, der unsere Sprache spricht? Das glauben Sie doch wohl nicht wirklich. Ja, das meinte ich nicht. Sie glauben, dass wir es gefälscht haben. Cindy, bitte, du musst Peter verstehen. Das alles hört sich fantastisch und unglaublich an. Wir arbeiten schon so lange mit dem Dimensionsbrecher. Für Peter und Randy ist das alles völlig allerdings neu. Schon gut. Okay, ich glaube Ihnen, Professor. Sie würden keinen so schmutzigen Trick anwenden, um mich dazu zu bringen, an dem Experiment teilzunehmen. Bestimmt nicht, Randy. Das ist schon starker Tobak. Ralf ist also im Vega-System und er befindet sich offensichtlich in den Händen der dortigen Planetenbewohner. Richtig. Sie halten ihn gefangen. Und er hat gesagt, dass er die Fremden dazu veranlassen will, das Gerät dort abzulegen, wo er angekommen ist. Ist doch verrückt. Das ist einfach irre. Was ist daran verrückt? Na, ich bitte Sie. Peter hat recht. Ich frage Sie, Cindy, wie kann sich Ralf mit Wesen verständigen, die uns völlig fremd sind? Genau. Die Vega. Sie ist 20 Lichtjahre von uns entfernt. Es ist ein Wunder, dass es dort überhaupt Leben gibt. Quälen Sie mich doch nicht. Ich habe auf alle diese Fragen selbst keine Antwort. Tatsache ist, dass wir das Tonbandgerät zurückgeholt haben. Wenn ich Sie recht verstehe, muss Ralf zu einem bestimmten Punkt auf dem Planeten gebracht werden, damit Sie ihn einfangen und zurückholen können. Richtig. Sie werden an der gleichen Stelle ankommen, wenn wir mitmachen. Werden Sie mir Ihre Hilfe verweigern? Bitte, Randy. Ich muss darüber nachdenken. Bitte verstehen Sie mich. Entschieden. Sie gehen zur Vega. Sie holen Ralf raus. Sie haben es mir versprochen. Oh, Vater, wie wundervoll. Der Commander wird es schaffen, Cindy, bestimmt. Er wird uns unseren Ralf zurückbringen. Wann, Vater? Wann geht es los? Es ist alles vorbereitet. Ich warte nur noch auf Perkins und Hoffmann. So schnell? Wir dürfen keine Zeit verlieren, Cindy. Für Ralf kommt es auf jede Minute an. Alles in Ordnung, Professor? Wir haben nur noch Waffen aus dem Arsenal geholt. Wir nehmen Miniraks mit, verwenden allerdings keine atomare Munition. Ja, das wäre wohl auch ein bisschen viel. Seien Sie vorsichtig, bitte. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird schon schiefgehen. Nun kommen Sie. Der Dimensionsbrecher ist eingeschaltet. Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Tja. Wo sind unsere Plätze, Professor? Ja, bitte. Legen Sie sich hin, dort. Die Hände auf die Kontaktscheibe. Ah ja. So. Wann holen Sie uns zurück, Professor? Zu jeder vollen Stunde schalte ich den Dimensionsbrecher ein. Ja? Sie müssen zum Anlaufpunkt zurückkehren. Es genügt, wenn Sie ihm bis auf etwa 10 Meter nahe kommen. Gut. Das Gerät peilt sich dann auf Sie ein und reißt Sie mit. Viel Glück, Randy. Viel Glück, Peter. Danke. Okay. Schließe jetzt die Transportkugel, Cindy. In Ordnung, Pa. Also, dann. Tja, hoffentlich klappt das Maschinchen wirklich so, wie der Professor behauptet. Hm? Wenn es Ralf transportiert hat, dann schafft es uns auch zur Vega. Ja, ein bisschen flau ist mir schon. Alles in Ordnung? Bei uns ist alles klar, Professor. Ja. Viel Glück. Danke. Ich aktiviere den Dimensionsbrecher jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Energiekontakt. Peter, sind wir? Ich weiß nicht. Ich schwebe. Sieh doch die Sterne. Wie nah sie sind. Was ist geschehen? Du, ich fühle mich so leicht. So frei. Es ist, als ob ich fliegen könnte. Ja. Als ob ich die Sterne greifen könnte. Peter! Peter! Ich stürze! Peter, wo bist du? Es hat funktioniert wieder. Hey, Peter, wo bist du? Hier bin ich, Randy. Verdammt. Ich bin in diesem Busch hängen geblieben. Ich komm schon. Es hat tatsächlich geklappt. Wir sind weder auf dem Mond noch auf der Erde. Wir sind auf dem achten Vega-Planeten. Fantastisch. Der Himmel, er ist grün. Und die Blätter sind blau. Die Bäume sehen eigenartig aus. Ja. Wie riesige Grashalme. Wir müssen den Platz markieren. Ja, werde ich machen. Du, da drüben ist eine Stadt oder ein Dorf. Wo? Jedenfalls Häuser oder was man so Häuser nennt. Merk dir den großen Stein genau, Peter. In seine Nähe müssen wir kommen, damit uns der Professor einfangen kann. Ja, also komm, wir gehen. Achtung, Peter, hinter dir! Randy! Verzieht euch, Freunde. Oder ich muss gezielt schießen. Sind Menschen wie wir. Peter, bist du verletzt? Nur ein kleiner Kratzer. Wir müssen weg, Peter. Es sind so viele. Sie haben mich. Randy, lauf! Ich lass dich nicht allein. Peter! Peter! Ich hatte keine andere Wahl. Verdammt. Sie hätten damit rechnen müssen, dass sie uns auflauern. Da. Sie schleppen Peter zu der Siedlung hinüber. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es so gekommen ist. Peter kann Verbindung mit Ralf aufnehmen. Und ich kann die beiden dann raushauen. Jetzt erfährt der Junge wenigstens, dass wir hier sind. Seltsame Gebäude. Die sehen so zerbrechlich aus. Hey, lass mich los, du Teufel! Loslassen, sag ich! Das ist doch Ralf! Sir! Ralf, Junge! Endlich haben wir dich gefunden. Hey, was soll das? Endlich kommen sie! Oh, Sir, endlich! Ich bin Major Peter Hoffmann vom Space Command. Wir sind hier, um dich zur Erde zurückzuholen. Commander Perkins und ich. Und jetzt sind Sie auch in diesem Energiekäfig gefangen. Nicht so schlimm, Junge. Ich habe mich fangen lassen, damit ich dich schneller finden konnte. Hat ja auch geklappt, was? Was ist das hier eigentlich? Energiewende? Mhm. Kann man das anfassen? Man kann. Tja, kaum zu glauben. Fast nicht sichtbar und so hart wie Stahl. Nicht gerade ein schönes Gefühl, von diesen Leuten so angegafft zu werden. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Abwarten, Junge, abwarten. Die Burschen hier sind bestimmt nicht dumm, wenn sie sowas wie Energiekäfige bauen können. Bestimmt nicht. Wie kommen wir denn hier wieder raus, Sir? Immer mit der Ruhe, Junge. Ralf, wir machen das schon. Tja, seltsame Stadt hier. Die Wände der Häuser sind fast durchsichtig. Und doch kann man nicht hindurchsehen. Dieses grüne Material, Es ist, als ob es lebte. Und die Leute, sie tragen so bunte Pelze. Naja, hübsch ist es ja nicht gerade. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten. Sehen Sie mal, was man mir gegeben hat. Was? Eine Karte? Mhm. Das gibt's doch nicht, Ralf. Ralf, du willst dich über mich lustig machen. Nein. Junge, woher hast du das? Von den Veganern hier. So heißen sie doch, oder? Natürlich, Junge, so heißen sie. Das ist eine Karte des Mittelmeerraums. Sowas gibt's doch gar nicht. Ralf, das kannst du nicht mit mir machen. Ich lüge ganz bestimmt nicht, Sir. Bestimmt nicht. Ehrenwort. Mein Gott, das ist unmöglich. Ich muss mich setzen, Ralf. Das da ist Italien. Der Verlauf der Küste ist absolut richtig. Und hier, Griechenland, mit fast allen Inseln. Nein, Ralf, das kann nicht sein. Oh, Sir, Sie tun mir weh. Sag die Wahrheit, Junge. Hast du diese Karte von der Erde mitgebracht oder hat man sie dir wirklich gegeben? Ich schwöre, Sir, sie stammt von hier, von der Vega. Wer soll das glauben? Ich kann's nicht. Das Funkgerät spricht an. Ralf, komm her. Ja. Randy meldet sich. Hallo, Randy, hörst du mich? Sehr gut sogar, Peter. Alles okay? Wie fühlst du dich? So gut, wie man sich unter einer grünen Sonne fühlen kann. Ralf ist bei mir. Aber wir sitzen hundertprozentig in der Patsche. Wo sind wir bloß gelandet, Peter? Was soll man von den Veganern halten? Sind sie primitiv oder nicht? Primitive bauen keine solchen Flugkörper. Und keine solche Energiekäfige. Was war das? Ein Raumschiff? Seid ihr allein? Die Menge hat sich etwas gelichtet. Es stehen nur noch etwa 50 Veganer um uns herum und begaffen uns. Was hat man mit euch vor? Weiß Ralf schon etwas darüber? Nicht genau, Sir. Es gibt hier einige Veganer, die sehen irgendwie besser gekleidet aus. Sie sind auch sehr bunt, aber sie tragen keine Felle. Ihre Haut ist irgendwie grünlich, Sir. Sie sind anders. Stimmt. Als ob sie einem anderen Volk angehörten. Randy, sie streiten sich. Man scheint nicht zu wissen, ob... Wer hämmert denn da so bei euch? Ach, das? Das sind ein paar Männer, die bauen ein Gerüst. Ich weiß nicht... Mensch, Randy... Wo habe ich meine Augen gehabt? Das ist für uns. Nein. Doch. Sie wollen uns opfern, oder sowas. Und deshalb streiten sie sich auch, Sir. Es muss so sein. Die einen wollen uns umbringen, die anderen wollen uns verschleppen. Da ist so eine Art Fluggerät gekommen, Randy. Vielleicht ist es ein Raumschiff. Auf jeden Fall ist es ein komisches Ding. Einige Männer steigen aus. Ja. Sie gehören zu denen, die so grün aussehen. Genau. Sir, ich hab Angst. Es wird Zeit, Randy. Du musst uns hier herausholen. Wie denn, verdammt? Sag mir doch wie. Bitte, Sir, tun Sie etwas. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht, Junge. Schön ruhig. Ganz bestimmt nicht. Und verschleppt möchte ich auch nicht werden. Danach würde man uns nie wiederfinden. Ich bin nicht weit von euch entfernt. Jetzt kann ich euch sehen. Ich bin bei einer Baumgruppe auf einem Hügel. Ein Bach fließt vorbei. Ah, dort. Jetzt weiß ich. Was ist das? Was ist los, Peter? Ich bin eben näher an den Energieschirm herangekommen. Er flackerte. Jetzt wieder. Ralf, sieh doch. Ja. Peter, was ist los? So sag doch etwas, Peter. Ich glaube, es ist das Funkgerät. Was ist denn los? Sprich doch endlich. Seitdem wir in Funkverbindung miteinander stehen, ist der Energieschirm nicht mehr so fest. Kannst du noch etwas näher kommen? Du glaubst, unsere Funkgeräte beeinflussen den Energieschirm? Ich weiß es nicht, Randy. Ich kann es nur vermuten. Lass uns einen Versuch machen. Okay, ich komme. Sir, ich höre etwas, Sir. Was? Eine Stimme. Da ist eine Stimme. Ruhig, Junge. Da ist überhaupt nichts. Hören Sie das denn nicht? Ich höre nichts. Wir sind auf euch vorbereitet. Sir, Sie müssen es doch hören. Was? Eine Stimme. Es ist, als ob sie in mir wäre. Es wird euch nicht noch einmal gelingen, das Böse Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist doch alles Unsinn. Wir haben nicht vor, euch etwas Böses zu tun. Hä? Wir wollen nur weg. Weiter nichts. Dieses Mal werden wir euch ins Nichts zurücksenden. Wird euch die Strafe treffen? Ich habe Angst, Sir, dass ich den Verstand verliere. Aus der Vergangenheit. Ralf! Peter! Hörst du mich? Ganz deutlich. Der Energieschirm. Ralf, komm, wir versuchen es. Gut. Ich schieße auf das Holzgerüst. Da ist zurzeit niemand. Wenn die Rex einschlagen, versuchen wir es. Los jetzt! Los! Ah, der Schirm! Ich komm nicht durch! Schieß, Randy, so schieß doch! Jetzt schaffen wir es! Ich bin durch! Komm, Junge. Los, gib mir deine Hand! Schnell! Habt ihr es geschafft? Wir sind durch. Aber jetzt ist hier der Teufel los. Die Eingeborenen drehen durch. Hör dir das Geschrei an. Du, auf dem Weg. Da, und noch eins. Da, da. Pass auf, Sir. Hinter ihm. Was? Los, Junge. Lauf doch. Lauf, wir schaffen es. Da ist der Commander. Der Zeitpunkt ist günstig. Wenn Professor Common sich an den Plan hält, schaltet er den Dimensionsbrecher in wenigen Minuten ein. Da drüben ist es. Ich kann den Stein schon sehen. Ja, komm. Verdammt! Wenn Sie noch näher kommen, muss ich scharf schießen. Wir wollen keinen von Ihnen töten. Nein, nein, aber lange können wir uns nicht mehr halten. Da! Da ist der Stein. Der Professor schaltet das Gerät ein. Wir schaffen es. Komm, bleib bei mir. Ja. Dein Vater holt uns zurück. Ja, los, komm! Oh mein Gott, er ist wieder da. Vater. Mein Junge. Hallo, Sina. Mein Junge, endlich. Wir hatten solche Angst um dich. Hab ich das nun geträumt oder war das alles wirklich? Hm. Peter, waren wir eben noch 20 Lichtjahre von der Erde entfernt auf einem anderen Planeten oder hat sich das alles nur hier oben bei mir abgespielt? Kommen Sie heraus, meine Herren. Ja. Und was ist das hier? Ja. Hey, eine Kette. Woher hast du sie? Ich habe sie vermutlich einem Veganer beim Kampf abgerissen. Zeig mal her. Bitte. Sie dürfte der Beweis dafür sein, dass wir wirklich in dieser anderen Welt gewesen sind. Ich weiß genau, dass ich nicht geträumt habe. Hier, die Karte. Was ist das für eine Karte? Sie ist von der Vega. Wenn sie echt ist, ist sie der Beweis für die unglaubliche Tatsache, dass es eine Verbindung zwischen den Menschen auf dem 8. Planeten der Vega und uns Menschen auf der Erde gibt. Sieh doch, Pa. Das Mittelmeer mit allem drum und dran. Wie sollten die Veganer wohl erfahren, wie es im Mittelmeerraum aussieht? Das ist doch alles totaler Unsinn, Major. Ich glaube nicht, Professor. Ich kann es nicht glauben. Ralf, wie bist du zu der Karte gekommen? Ja, sag. Die Veganer wollten mit mir reden. Aber ich habe sie nicht verstanden, Pa. Nur die Sache mit dem Tonbandgerät hat wohl geklappt. Also wie war das mit der Karte? Ich habe die Sonne in den Sand gemalt und die Planeten dazu. Ja? Merkur, Venus, die Erde, Mars, Jupiter, Saturn mit den Ringen. Uranus, Neptun, Pluto und den Transpluto. So wie wir es in der Schule auch schon mal gemacht haben. Sehr gut aufgepasst. Und du glaubst, dass sie erfasst haben, was du gemeint hast? Das weiß ich wirklich nicht, Sir. Aber sie gaben mir dann die Karte. Und die kann doch nur von der Erde sein, nicht? Naja. Ich danke Ihnen, Randy. Und Ihnen, Peter. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Wir werden einen Bericht anfertigen. Ihre Erfindung, Professor, ist jetzt wohl aus der Experimentierphase heraus. Wir werden weitere Forschungsarbeiten betreiben müssen. Ja. Sie wollen wieder zur Vega? Auf jeden Fall. Ach. Ich muss wissen, welche geheimnisvolle Verbindungen zwischen unseren Planeten bestehen. Ja. Diese Fragen müssen einfach geklärt werden. Beim nächsten Mal können wir uns erheblich besser vorbereiten. Wir können Ausrüstungsmaterial mitnehmen und damit das Risiko erheblich vermindern. Und ich bin dabei, Sir. Du, Ralf? Aber ich bitte dich. Du glaubst doch nicht im Ernst, Junge, dass wir dich mitnehmen werden. Sie müssen, Sir. Ach nein, wir müssen. Wirklich? Würdest du die außerordentliche Güte haben, uns zu sagen, warum? Ja. Ganz einfach, Sir. Einer von den Veganern hat zu mir gesprochen. Wie? Das war, als wir flüchteten. Ich habe seine Stimme deutlich in mir gehört. Ach, Ralf, ach, Ralf. Ich schwör's dir. Ich habe den Major darauf aufmerksam gemacht. Ich habe nichts gehört. Eben, Sir. Sie können diese Stimmen nicht wahrnehmen, aber ich. Und deshalb müssen Sie mich auch an der nächsten Expedition teilnehmen lassen, weil Sie ohne mich überhaupt keine Verbindung zu den Veganern aufnehmen können. Du meinst, da war so eine Art Telepathie oder Gedankenlesen im Spiel? Ja, Sir, das glaube ich. Das muss es gewesen sein. Bevor ich zur Vega gestrahlt wurde, habe ich diese Stimme auch gehört. Wo? Hier im Labor, Sir. Hier im Labor? Ralf, bitte. Die Wahrheit. Ganz bestimmt, Sir. Diese Stimme hat mich ja auch zum Dimensionsbrecher gelockt. Mhm. Ich wollte nicht, aber sie flüsterte immer wieder in mir, bis ich gehorchte. Und dann war ich plötzlich auf der Vega. Ja, und Was hat dieser Veganer gesagt? Ich weiß nicht mehr genau, Sir. Erinner dich. Ich glaube, er sprach von dem Bösen, das nicht noch einmal Wirklichkeit werden darf. Ob er uns damit gemeint hat? Ralf, ich glaube das einfach nicht. Ja, aber Telepathie gibt es. Das wissen wir. Warum sollte es auf dem Vega-Planeten kein Wesen geben, das über telepathische Kräfte verfügt? Wir werden das nachprüfen. Also nehmen Sie mich mit, Sir? Kommt überhaupt nicht in Frage, darüber Ralf. Ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich sage nein. Ach, sag du auch etwas, Pa. Tja, ich weiß nicht. Ja, ich komme mit. Bestimmt. Der verflixte Bengel. Er muss mir noch erklären, wie er die Kontrollen überwunden hat. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Vielleicht mit Telepathie. Na, nun hören Sie auf zu spotten, Randy. Danach ist mir nicht zumute. Professor, wie wär's dann mit einem Whisky? Steht Ihnen danach eher der Sinn? Darüber kann man reden. Also?